Bitteschön. Okay. Hallo, Lale ist mein Name und ich bin eine der Stationsärzte. Und heute bin ich für Sie zuständig. Ja. Ich würde dieses Aufnahmegespräch durchführen, weil Sie damit einverstanden sind. Ja, Hauptsache jemand guckt nach mir und hilft mir, ja. Okay, und jetzt werde ich ein paar Fragen zu Ihren Personen stellen. Okay, und danach werden wir sofort Ihre aktuelle Beschwerden sprechen. Und wie heißen Sie? Heißt Martin Müller. Martin Müller. Herr Müller, wie alt sind Sie? Ich bin 89. Das sieht man mir nicht an, ne? 89. Und wie groß sind Sie? Ah, ich bin noch 1,65. Das wird ja auch alles ein bisschen weniger. 65. Und wie viel wiegen Sie? Oh, ich wiege noch 60 Kilo. Ist nicht mehr viel dran an mir. Okay, Herr Müller. Und was führt Sie zu uns? Ja, wissen Sie, ich habe solche Schmerzen in meinem rechten Bein, so im Oberschenkel, so an der Hüfte. Wissen Sie, ich bin heute Morgen ja irgendwie umgefallen. Ja, und dann seither tut es richtig doll weh. Erst habe ich gedacht, na ja, klar, das. Heute haben Sie umgefallen. Heute Ich bin sind Sie umgefallen, umgefallen. ja, ich bin hingestürzt, ne? Ja. Und dann habe ich Wann war gedacht, das ach, das passiert? wird schon wieder besser und ich kann mich bestimmt nachher wieder bewegen, aber das ist immer schlechter geworden. Und dann konnte ich mich nachher irgendwie kaum noch bewegen. Und dann habe ich schließlich meine Tochter angerufen, die wohnt nicht weit weg. Und die hat mich dann hier zum Krankenhaus gebracht. Das war ein Okay. bisschen ein Akt, mich in das Auto reinzukriegen. Ja, aber wir hatten einen Rollstuhl, den hatte ich noch von meiner Frau. Und deswegen ging das. Okay. Und wann genau ist das passiert? Wann Och, haben Sie schon sind Sie geschlossen? das war so gegen 10 oder so. Gegen 10 Uhr, ungefähr 10 Stunden her. Ja, erst habe ich gedacht, ich lege mich noch mal hin und dann wird es schon wieder, aber es ist immer schlimmer geworden, ja. Okay. Und ja, haben Sie nur Ihre ja noch haben Sie linke Seite oder Die rechte welche Seite, Seite die haben rechte Sie? Seite. Rechte Seite. Okay. Und haben Sie diese Hüftgelenkschmerzen oder haben Sie auch noch eine andere Beschwerde? Naja, das tut da an der Seite weh und das strahlt aber auch so ein bisschen in den Oberschenkel rein. Und ja, ich nehme an, ich habe da einen tüchtigen blauen Fleck, aber ich kann mir das ja alleine nicht angucken. Und weil ich das jetzt gar nicht mehr so richtig bewegen kann und gar nicht mehr laufen kann, habe ich gedacht, ich muss wohl doch mal zu Ihnen ins Krankenhaus kommen. Okay, und ja, in diesem rechten unteren Glieder fühlen Sie sich alles noch? Haben Sie Gefühllosigkeit, Taubheitsgefühl oder Ja, so ein Zittern bisschen am taub rechten ist Bein? das rechte Bein. Haben Sie recht? Das linke Bein ist okay. Sonst hätte ich ja gar nicht irgendwie zurechtkommen können. Aber das rechte Bein ist jetzt so ein bisschen kribbelig, ja, und taub. Ist ein bisschen blässer geworden oder Habe ich nicht ja, drauf können Sie. geachtet. Also ist mir jetzt nicht aufgefallen. Okay, oder ist schon kalte Gefühl haben Sie in Nee, diesem Kälte Bein? würde ich jetzt nicht sagen, nö. Okay. Und können Sie Ihre rechte Füße bewegen oder rechte Zehen können Sie bewegen? Also, ich kann das wohl ein bisschen bewegen, aber es tut irrsinnig weh. Also, wenn ich Ruhe gebe, Okay. dann geht es, ja. Aber wenn ich versuche, irgendwas an dem Bein zu bewegen, tut es sehr weh. Deswegen lasse ich das Okay. lieber. Okay, aber Hauptsache ist bewegen zu können. Ja. Wenn sie das schaffen kann, ja, das können wir sicher sein, dass die Nerven noch nicht beeinträchtigt sind. Und okay, Herr Müller, Und ja, haben Sie Fieber oder? Boah, habe ich nicht gemessen. Ich glaube nicht, dass ich Fieber habe. Ne, ich bin ja auf den Hintern gefallen. Also, ne, Fieber habe ich nicht. Nee. Okay, in den letzten Zeiten ungewöhnt ab oder zugenommen. Nee, ich glaube, ich wiege immer gleich viel. Ja, da tut sich ja nicht mehr viel in meinem Alter. Haben Sie Probleme beim Wasserlassen oder mit dem Stuhlgang? Naja, also nachts muss ich schon mal auf die Toilette, das ist ja klar, ne? Okay, und so zusätzlich Appetit, Ihr Appetit ist in Ordnung. Wie ist Ihr Appetit? Ja, also wenn ich denn was habe, dann schmeckt mir das auch wohl, ja. Okay. Und ja, leiden Sie an chronischen Erkrankungen, dauerhaften Erkrankungen? Jede Menge, ist doch klar in meinem Alter, wer ist da schon gesund, ne? Ja, also, ne? Also, dass das Herz nicht so ganz hundertprozentig ist, das weiß ich. Und dann habe ich ein bisschen hohen Blutdruck. Das habe ich schon lange. Ne? Und dann hat man auch mal festgestellt, dass ich Osteoporose habe. Ja, das also. Ne? Und dann hatte ich vor, ah, das ist gar nicht so lange her. Vor 4 Jahren hatte ich mal eine Thrombose in den Beinen. Vor 4 Jahren Thrombose. Ach, und dann hat man natürlich auch noch mal festgestellt, dass meine Schilddrüse nicht so richtig funktioniert. Jetzt muss ich immer so Schilddrüsentabletten nehmen. Das ist aber schon, ja, schon eine Weile her, 5 Jahre oder so, ne? Und in letzter Zeit, also ja, eigentlich schon seit Jahren, habe ich immer ein bisschen Husten, immer so trockenen Husten. Okay, und welche Medikamente nehmen Sie ein regelmäßig? Ja, also einmal nehme ich dieses für die Schilddrüse, dann nehme ich eine morgens, ich weiß aber nicht, wie das heißt. Und kann ihn, also, L-Trupsin könnte sein. das könnte sein, dass das so heißt, ja. L-L-L-Tropolox, ja. Wie viel? Und dann nehme ich eine Aspirin morgens, ne, diese Aspirin 100, die man immer so nehmen soll. Und dann habe ich noch Omeprazol und Metoprolol, das weiß ich. Okay. Nur diese 4 Medikamente Ja, nehmen Sie das sind regelmäßig. nur die Okay. 4, genau. Und Und mit jetzt, weil das Ihrem so Herr. wehgetan hat, weil das so wehgetan hat, habe ich dann von den Aspirin, das ist ja auch gegen Schmerzen gut, habe ich noch ein paar mehr genommen. Aber das hat nicht so wirklich viel geholfen. Okay. Und ja, nur eine Frage noch. Und können Sie diese Schmerzen noch mehr aushalten? Ja, Ja, wenn wenn Sie ich mich nicht nicht bewege, aushalten geht können, das ja. ja. Okay. Ja, wenn ich mich nicht bewege, geht das ja. Ich darf nur nicht rumlaufen oder mit dem Bein zappeln. Dann tut es weh. Okay. Und sind Sie schon operiert worden? Och, das ist aber schon lange her. So, als ich so kurz vor der Rente war, da hat man mal die Krampfadern operiert an beiden Beinen. Und dann hatte ich mal so eine Stelle an der Backe hier so im Gesicht. Das hieß Basaliom, das hat man rausgemacht. Aber sonst habe ich eigentlich, ne, bin ich bisher ganz gut klargekommen. Diese Varizenentfernung, in welchem Bein war das? Und dann waren beide Beine ja dran. In beider Beine. Okay. Und rauchen Sie? Nein, ich habe noch nie geraucht. Was meinen Sie, warum ich so alt geworden bin? Ja. Ja, okay, das ist ja gut. Und trinken Sie Alkohol? Och, ich trinke gerne mal ein Gläschen Sekt. Das, ja, mache ich schon häufiger mal. So 2, 3 Mal in der Woche gibt es ein Gläschen Sekt. Und wenn es was zu feiern gibt, natürlich, ne? Und ja, das ist zusätzlich. Haben Sie Allergie? Oh, bisher wüsste ich das nicht. Das hätte man ja wahrscheinlich inzwischen gemerkt, ne? Also ich habe keine Allergien, nein. Oder irgendeine Unverträglichkeit gegen ja, Nahrungsmittel oder so. Was ist das, so ein Ja, ich Ding? glaube, ich kann alles essen, was ich will. Okay. Und ja, sind Ihre Eltern noch am Leben oder Na, das wäre ja wohl ein Wunder, wenn die noch am nicht? Leben wären. Okay, Ne? und So woran ein sind Sie Wunder, dass ich noch am gestorben? Leben bin. Bitte? Woran sind Sie gestorben? Och, ich weiß gar nicht. Mein Vater, der war einfach nur alt. Und bei meiner Mutter, da weiß ich, dass die Brustkrebs hatte. Ne? Aber sonst, das ist schon so lange her. Liebe Güte, ja. Ihre Mutter hatte Brustkrebs, weshalb ist sie gestorben. Okay. Und ja, sind Sie in Rente jetzt und haben Sie Ja, Kinder? klar. Entschuldigung. Haben Sie Kinder Ja, auch? ich habe drei Töchter. Alle sind gesund, oder? Ja, die eine, die hatte tatsächlich jetzt eine Hirnblutung und hat es aber, das ist wohl ganz gut gegangen. Sie hat wohl Glück gehabt. Das ist alles wieder so weit hergestellt, aber die muss natürlich auf sich aufpassen, ne? Und die anderen zwei sind gesund dann. Die beiden anderen sind, Hoffe ich. so viel ich weiß, gesund, ja. Okay, gut. Und sind Sie verheiratet? Ich bin verwitwet. Okay. Und haben wir da. Jetzt alle meine wichtigen Fragen habe ich schon gestellt. Und wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kann ich gerne hören. Und oder Ja, also ich habe Ihnen ja also nun jede Fragen Menge habe ich. erzählt. Oder wenn Sie Also habe Fragen ich haben, Ihnen kann ich gerne antworten. Wenn Sie Fragen haben, also ja, kann ich gerne so, ja, antworten. also ich will jetzt eigentlich nur wissen, was kann man denn jetzt machen dagegen? Was kann denn da sein, dass es mit einmal so doll wehtut? Und muss ich im Krankenhaus bleiben oder kann ich wieder nach Hause? Ja, jetzt sollen Sie hier bleiben erst, ja, damit wir alles nahtlos organisieren können. Und ja, dann vielleicht brauchen wir eine Operation für diesem Ereignis. Ja, da Sie schon Eine eine Operation in meinem Alter, das ist doch bestimmt gefährlich, oder? ja, leider so. Das sollen wir zusammen einmal setzen und sprechen, wie die Gefahren sind und wie können wir diese Situation umgehen. Und ja, werden wir danach eine richtige Entscheidung treffen, ich glaube. Vielleicht habe ich ja Glück und es muss doch nicht operiert werden. Vielleicht, aber erst. Ja, Sie haben jetzt eine Osteoporose-Geschichte und ja, bei solchen Fällen kann ein Knochenbruch ist immer ja fraglich. Ja, Oh, das meinen Sie, müssen das ist wir gebrochen? unbedingt. Oh, ja, das wäre natürlich blöd, ja. Ja, deshalb jetzt werde ich Sie körperlich untersuchen und danach ja ein paar bildgebende Verfahren sollen wir veranlassen und dann können wir alles ausführlich danach sprechen. Ja, aber ich muss nichts tun. Ich muss nur hier einfach liegen bleiben, ne? Ja, Ich richtig. kann einfach hier liegen bleiben, ne? Das ist gut, ja. Ja, jetzt Hauptsache, so, ich ja. muss nicht laufen. Ja. Haben Kollegen oder Kolleginnen andere Fragen? Aber erstmal, ich habe eine Sache sagen. Unsere Patient 89 Jahre alt ist. Ist es notwendig, das Herz-Kreislauf-System und neurologische System genauso befragen, weil nicht nur zum Beispiel Cox-Trauma, aber warum hingesüßt, geschüßt. Ja, Eine hingefahren. Synkope, eine Synkope vor dem Unfall, nach dem Unfall, das Bewusstsein oder andere lokal, ja. Ja, Sturzgeschichte muss ich sagen. tatsächlich ist dem Patienten, bevor er umgefallen ist, schwindelig geworden. Insofern genau richtig, ja, genau. Guter Hinweis. Okay. Dann, ja, diese Geschichte, ja, frage ich einfach noch über Ja, diese das können Sie Geschichte. am 3 nehmen, ist ja klar. Okay, sind Er Sie. hat noch jemand anderes, andere Fragen? Es kam, glaube ich, einmal jetzt so eingeblendet die Frage nach der Schmerzintensität, ne? Ja. Hat Ja. irgendjemand gefragt. Das haben Sie, da haben Sie die Schmerzskala haben Sie nicht Ja. abgefragt. Ne? Der Patient hat gesagt, fleckend. Blau Was hat er Flecken, gesagt? blau, blau, blau, blau Flecken. Blaufleckend. Blaufleckend. Ach so. Das ist ja Ekchymose. Ja, können wir diese genau beschreiben? Zum Beispiel Wie groß sind die Blauflecken ja, und Hämatom, zum Beispiel eine Hämatom. Ja, wobei der hat ja gesagt, er hat das selber nicht gesehen. Er glaubt aber, er hat blaue Flecken, ne? Ja. Aber wie gesagt, Schmerzintensität, da hat er ja gesagt, wenn ich mich nicht bewege, geht's. Aber Ja. wenn ich mich bewege, oh, dann ist ganz schlimm. Ne? Ja. Da könnte man jetzt Skala abfragen. Ne? Er sagt, also hier nach Angaben, 3 von 10 in Ruhe und 7 von 10 bei Bewegungsversuch. Ne? Lieber. Geçiyor olan geriötüt gefragt oder? Ja, wobei İrse beyni, der hat ja gesagt, er hat das selber nicht angeguckt. Ne? ja, Er okay. glaubt das nur. Ich denke mal, das sind Sachen, die eigentlich jetzt bei der körperlichen Untersuchung dann gecheckt werden müssen. Ne? Also was weiß ich, ich denke mal, ein 89-Jähriger ist vielleicht nicht so in der Lage, so mal eben schnell seine Rückfront oder so anzugucken. Ne? Können wir erst als Gespräch anfangen? Wir haben Beschreibung nicht gemacht haben. Was haben wir nicht beschrieben? Ja, zum Beispiel Sehhand, Stechhand und Ach, so weiter. Schmerzbeschreibung. Ja, stimmt. Geschwister nicht gefragt. Impfstatus nicht gefragt. Oh. Ja. Und Orthopne oder andere Orthopne nicht gefragt. Er hat nur gesagt, dass er trockenen Husten hat, ne? Aber Yani. sonst hat er nichts gesagt. Okay. Haben Sie Untersuchung der Brust? Weil ich Mammakarzinom Ach geschoben so. ist, deswegen. Na, ich Aber glaube. Sie sind Männer, Martin, Ja, er ist ein Mann, genau, er ist ein Mann Angela. und er ist so alt geworden. Also ich denke mal, Ja. das würde man jetzt nicht mehr irgendwie nachverfolgen. Okay, ja, vielleicht ja, Vorsorgeuntersuchungen oder regelmäßige Arztkontrollen. Als Konstruktor, ja. Ja, kann. Ja, davon kann man ja eigentlich ausgehen bei einem Mann mit so viel Vorerkrankungen und der kriegt ja auch Medikamente, ne? Was weiß ich, wenn das Thyroxin kriegt er ja nicht so. Da muss er ja auch zum Arzt gehen. Ne? Klagt der über Osteoporose und deswegen viele Probleme. Okay, können wir Ja, anfangen? Ach. er klagt ja eigentlich nicht über die Osteoporose, sondern er sagt nur, man hat das festgestellt, dass ich das habe. Ja, Ja, okay. klagen heißt ja eigentlich so selber Beschwerden haben. Ja. Mhm. Ja, haben sie lange Reise Ja, gebucht. also ich denke mal, das kann man fast vernachlässigen, wenn man jetzt die Geschichte von dem Patienten anguckt. Ja, die Wahrscheinlichkeit, dass der also jetzt noch irgendwie den großen Hawaii-Urlaub gemacht hat in seinem Alter, ist irgendwie zu vernachlässigen. Und nein, der hat keine Reise gemacht. Und geimpft ist er natürlich gegen Corona, wie alle alten Leute. Und ja, ne? Aber das ist natürlich für die Prüfung ist das ein wichtiger Punkt, dass Sie das nicht vergessen, den Impfstatus abzufragen, weil Ja. das natürlich heute so was ganz Aktuelles ist, ne? Okay. Okay, sollen wir loslegen? Ja. Ja. Gut. Hallo Frau Beitzen, ich habe heute einen Patienten aufgenommen. Herr Mattenmüller, 89-jähriger Patient, ja, stellte sich bei uns vorwiegend seit heute bestehenden an rechten Oberschenkelschmerzen. Und ja, er berichtet über auch einen Sturz und die auch heute schon vor 10 Stunden passiert ist. Und nach dem Sturz hat diese Schmerzen begonnen und Haben die Schmerzen begonnen? haben die Schmerzen begonnen und ja, er berichtet auch, dass er irgendwie Blaufläche haben könnten und aber genauso ja konnte er nicht in diesem Bereich gucken und zusätzlich ja gibt es auch in Ruhe Schmerzfreiheit, aber bei Beweglichkeit ja diese Schmerzen verstärken sich deutlich. Und die vegetative Anamnese eigentlich jetzt unauffällig und er leidet an ja, arterieller Hypertonie und seit 4 Jahren Osteoporose und ist schon eine Tiefvenenthrombose schon festgestellt vor 4 Jahren und Hypothyreose und vor 5 Jahren ist auch schon diagnostiziert. Und er hat auch eine trockene Husten. Und regelmäßig nimmt er Eltroxin und ja, Aspirin 100 Milligramm und ja, wegen der Schmerzen hat er ein paar mehr Tabletten eingenommen für heute und Omeprazol und Metoprolol hat sie auch regelmäßig Das gehört zur Dauermedikation. Okay. Dauermedikation. Und ja, beidseitige Varisektomie ist schon durchgeführt und eine Basaliumexzision ist auch in der Voroperation schon bekannt. Und raucht nicht und trinke Alkohol ja zweimal wochentlich ein paar Gläser Sekt und keine bekannte Allergie. Und Seine Mutter ist an einem Brustkrebs gestorben, Mama Karzinom gestorben und ja, sein Vater ist auch einer, ja, Demenzkrankheit, könnte man sagen, ich glaube. Und ja, er ist schon berentet und hatte drei Töchter und verwitwet. Und eine Tochter hat schon eine Apoplexie-Geschichte. Und ansonsten die anderen zwei Töchter sind jetzt ganz gesund. Und ja, unter Berücksichtigung diese Anamnese gehe ich davon aus, dass unser Patient möglicherweise Oberschenkel-Halsbruch hatten könnte. Deshalb würde ich bei der körperlichen Untersuchung Was wären denn jetzt. Alternativen? Was könnte es denn differenzialdiagnostisch noch sein? Das ist eine, ja, auch nach dem Sturz und mit Osteoporose-Geschichte nicht Halsbruch, sondern diese, ja, Femurschaftfraktur kann auch in Frage kommen Femurschaft, ja, oder? Was noch? und auch ja diese Hüftgelenksubluxation und auch und ja Pelvikfrakturen auch Ein was? könnte passieren. Pelvikfrakturen Ja, genau, eine Beckenfraktur, genau, ja, genau. Gut. Oder Haben kann Sie, ja. ein einfach ja Weichgewebemuskelverletzung auch Eine könnte Prellung oder sein. sowas, ja. Ja. Hat der Patient denn beschrieben neurologische oder motorische Ausfälle? Nein, er hat keine motorische Auffälligkeit berichtet. Ja, das ist Taubheitsgefühl ist bei Ihnen schon ein bisschen auffällig geworden, im rechten Bein. Ansonsten aber motorische Funktion, schmerzhafter ist schon Ja, vorhanden. deswegen versucht er das nicht. Okay, gut. Ja, was machen Sie denn diagnostisch mit dem Patienten jetzt? Diagnostisch, ja, körperliche Untersuchung bei Worauf diesem. achten Sie bei der Bei, körperlichen Und Untersuchung? unteren Extremitäten, ja, vielleicht Fehlstellung in rechten Bein, kann ich einige Hinweise auf ja, Frakturen bekommen oder Genau. wie groß die blauen Flecken oder diese Ekchymose-Hämatome sind, kann ich auch bestimmen bei der Genau, körperlichen ja. Untersuchung und auch ja die Motorität und Motilität und ja auch Sensibilität, ne? Sensibilität und auch ja Durchblutung kann ich auch prüfen bei der körperlichen Ah, die Untersuchung. Durchblutung, ja, das wäre auch interessant, ne? Dass man guckt. Sind die Fußpulse tastbar? Oder wenn nicht, ne, haben wir ein Doppler-Signal? Wäre auch interessant, genau. Gut. Was Und machen zusätzlich Sie? Ja? Ja? muss ich Blut abnehmen unbedingt. Und ja, wenn wir schon eine Operation planen möchten, ja, soll ich die ja, Blutungsparameter darüber etwas wissen unbedingt. Und ja, Ja, was müssten Sie denn noch wissen, wenn Sie ihn operieren wollen? zusätzlich, ja, ich. Haben Sie ihn gefragt, wann er zuletzt gegessen hat? Nein, ja. Das habe Das ich wäre noch dann, nicht also gefragt. wenn eine OP-Indikation da ist, wäre das noch eine wichtige Nachfrage, ne? Wann die letzte Mahlzeit war, ne? Und plus, ja. Was machen Sie Blockbild, bildgebend? ja, natürlich in zwei Ebenen Röntgenbildungs- und an diesem rechten Hüftbereich würde ich unbedingt machen. Und ja, er hat kein Bilateral oder zusätzliche unilateral? Bilateral oder unilateral? jetzt komme ich in diesem Punkt. Ja, hat unser Patient ja, hat keine zusätzlichen Beschwerden schon Aber beschrieben. auf jeden Deshalb Fall bilateral. kann man auch dieses ja, bildgebende Verfahren, ja, könnte bilateral ja, durchführen, wenn er schon eine osteoporose Geschichte hat. Ach, Und okay, ja. möglicherweise viele Knochenfraktur können wir auch bestimmen. Oder ja, je nach körperlicher Untersuchung, ja, kann das auch unterschiedlich sein. Okay, dann. Gut, was wäre denn im Falle, dass sich das bestätigt mit der Schenkelhalsfraktur? Was wäre dann das richtige Vorgehen? Was würden Sie dann machen? Okay. Ja, in diesem Alter, ich bin mir nicht sicher, ob wir eine ja, totale Hüftprothese ja, einsetzen sollen. Ja, und diese ja, Operation ist für ihn könnte sehr gefährlich sein. Und das können wir richtig einsetzen. Das ist ja richtig, diese Hüfteoperation bedürftig ist. Oder können Ja, und wir konservativ behandeln können. wann wäre denn keine Hüft-TEP erforderlich? Ich glaube, das ist meine Hausaufgabe. Ja, Das soll nee, ich richtig ich denke, lernen. wenn der Bruch richtig steht, wenn der richtig steht, der Bruch, dann müsste man doch eigentlich nicht operieren, dann könnte man doch konservativ behandeln oder nicht, ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich bin kein Arzt, ja, aber ich denke mal, wenn der Bruch jetzt nicht verdreht ist, ja, oder wenn es keine Fehlstellung gibt und wenn der eigentlich stabil steht, ja, und dann nur eben durch die Osteoporose ein Riss drin ist, dann müsste es doch eigentlich gehen, dass man das konservativ behandelt. Ja. Aber ich, wie gesagt, ich weiß es nicht. Es ist nur so ein Vorschlag, ein Gedanke. Ne? Ja, könnte sein, aber ja, in diesem Alter, ja, auch diese Knochenheilung ist auch nicht so ordentlich. Ja, sehr Stimmt natürlich, ja. langsam, sehr langsam und ja, kann Da auch wird er auffällig. möglicherweise, würde er zum Pflegefall werden, der Patient. Ne? Das ist die Geschichte. Ne? Wenn Der das nicht. Patient ist sehr alt. Ja, Ja. bei der Patient wird immer operativ behandelt. Ah, Wenn okay. Danke. Guter Hinweis. Hüftgelenkarthrose müssen wir diese Patientin totale Hüftgelenk behandelt. Wenn der Patient nicht Hüftgelenkarthrose, können wir oder sollten wir partielle Prothese behandeln. Super, danke schön. Das Ja. sollen wir sowieso durchführen. Das ist Ja, ja eine einzige Weg für uns. Okay, vielen Herr Dank für die Doktor, Info. Herr Doktor, könnten Sie bitte sagen, Fraktur unsichere und sichere seinen. Guter Hinweis, ja. Einer hat ja schon gesagt, ein sicheres Zeichen hat er gesagt. Ein Ja, sicheres Zeichen hat er. unsichere Zeichen sind Schwellung, Überwärmung, Rötung, Rötung Rötung. und Sichere sind. Bewegung Einschränkung. Sichere Sahnen sehen, Krepitation, Fellstellung, Und Röntgenbild. pathologische Beweglichkeit und offene Fraktur. Von der Fraktur, ja. Okay. Sichere und unsichere ja, Sachen von Frakturzeichen, einem ja. Fraktur. Meinen Sie, bei der körperlichen Untersuchung können wir das Ja, bestimmen? Ja, können wir alles das bestimmen. ist eine klassische Prüferfrage. Ja. Das ist eine klassische Prüferfrage. Danach fragen die. Sichere, unsichere Frakturzeichen. Habe ich schon mehrfach gehört. Ja. Und das ist sicherlich gut, sich diesen Katalog irgendwo klar zu machen. Und letztendlich die Entscheidung für so einen Patienten würden ja die Orthopäden stellen. Offensichtlich, Dr. Muammer, sind Sie Orthopäde? Ja. Ja. Sehr gut. Ach, ist das schön, wenn man Fachleute an Bord hat. Sehr gut, ja. Wunderbar. Danke für Ihren Beitrag, ja. Ja, das ist doch gut. Gut. Ja, dann bin ich gespannt, was bei Ihren Untersuchungen rauskommt. Halten Sie mich auf dem Laufenden, wie es Herrn Müller geht. Okay. Und dann müssten Sie ihn gegebenenfalls ja für die OP auch aufklären. Und die Anästhesisten müssten das Gespräch führen. Ne? Gut, dann, wie gesagt, halten Sie mich auf dem Laufenden über Ihren Patienten. So, jetzt zu Ihrer Präsentation. Ja, da war ein bisschen was habe ich mich gewundert. Und zwar, ich gucke mal so der Reihe nach. Genau. Und zwar, ich meine, Sie haben gesagt, die Osteoporose hat er seit 5 Jahren. Er hat aber gesagt, er hat die seit 15 Jahren. Ja. Kann ein Hörfehler sein bei mir oder bei Ihnen? Ich weiß nicht, was haben Sie aufgeschrieben, Herr Doktor? Nee, das habe ich ja nur fünf geschrieben, aber Ja, also könnte aber. tatsächlich 15 Jahre, ne? Dann, Thrombose, wie viele Jahre Thrombose? vor 4 Jahren, das war Vor vier richtig, meine Jahren. ich. Ja, was mich dann gewundert hat, Sie haben gesagt, die Mutter ist an, also das war bei der Anamnese natürlich eine irre Frage, zu fragen, ob die Eltern noch leben, ja? Ja, das ist. Der Mann ist selber froh, dass er noch lebt, ja. Und da kann man nicht gut nach den Eltern fragen. Da kann man nur fragen, gab es in Ihrer Familie chronische Erkrankungen oder schwerwiegende Erkrankungen? Und der Vater ist nicht an Demenz gestorben, hat er zumindest nicht gesagt. Der hat Ja, gesagt, der Vater ist bis das ins ist hohe Alter, verarbeitet. ne, hat er nichts gehabt. Ich denke, der ist an Altersschwäche gestorben, ja, was auch immer. Er hat nichts gesagt. Da können Sie ihm keine Demenz andichten. Ja, gut. Okay. Die Mutter mit dem Mammakarzinom, das hat er ja ganz klar gesagt. Dann ja. Vegetative Anamnese haben Sie eigentlich nicht viel gefragt. Sie Gefragt. haben nach Ja. Verdauung Fieberverdauung und Appetit, Gewichtsverlust. Genau, das stimmt, das haben Sie Nicht. gesagt. Er hat den Husten, hat er angegeben, ne? Dass er Ja. immer so trockenen Husten hat. Und ja. Und die OPs haben Sie benannt. Genau. Ja, was Sie der Oberärztin nicht verraten haben, das waren das haben Sie erst auf Nachfrage gesagt, diese Hyperästhesie und in dem rechten Bein Ja. und die Bewegungseinschränkung aufgrund der Schmerzen. Ne? Er hat Okay, gesagt, ja, er das. kann mit den Zehen wackeln, aber er kann das Bein eigentlich nicht bewegen. Insofern, das hätten Sie eigentlich ihr spontan sagen müssen. Ne? Ja. Und ja, Differentialdiagnosen, würde ich sagen, war vollständig. Und Maßnahmen war, meine ich, auch soweit komplett. Ne? Was die hier noch angegeben haben, Druckschmerz über der Hüfte. Ne? Druckschmerz über der Hüfte bei der körperlichen Untersuchung. Wobei, ja, da wird ja schon, ne, das ist vielleicht. Und Kolorit, ne? Rötung beziehungsweise Blauverfärbung schon durch Hämatome, wobei der sich natürlich keinen Gefallen getan hat, indem er nochmal ordentlich Aspirin hinterhergenommen hat, weil der damit seine Gerinnung nochmal weiter runtergehauen hat, ne? Das ist, ja, vielleicht auch so eine Geschichte, muss man, deswegen haben sie auch gesagt, man muss die Blutwerte auf alle Fälle auf Gerinnungen untersuchen, weil der eben jetzt quasi relativ kurz vor der OP nochmal ordentlich Aspirin reingenommen hat, ne? Okay. Gut. Ja, wir haben ein paar Baustellen haben wir noch gehabt. Ich würde, also sprachlich glaube ich, haben Sie eigentlich nicht so große Probleme. Sie konnten sich mit dem Patienten gut verständigen und die Anamnese war auch ja ziemlich konsequent. Und im Bericht halt ja ein bisschen auf Vollständigkeit achten, ne? Das kann ich Ihnen nur jetzt für übermorgen ans Herz legen, ne? Vielen Dank. Ja, und ansonsten hoffe ich mal, dass Sie einen Fall kriegen, wo Sie locker und leicht mit zurechtkommen, dass Sie nicht so einen alten, knatterigen Patienten haben, der Ihnen so viel erzählt, Ja, sondern dass Sie das ist für mich immer jemanden schwer. haben. Ich war in der Türkei Rechtsmediziner Ja. Sie haben das lieber, dass Sie die Leute fragen können, ne? Und der hat ja nun viel erzählt, ne? Und Sie mussten praktisch das Programm, was er gesagt hat, mussten Sie schon in Ihre offenen Fragen eigentlich übernehmen. Das ist immer die Schwierigkeit. Aber wir wissen natürlich nicht, was Sie für einen Patienten kriegen. Kann alles passieren. Kann alles Ja. passieren, ja, Sie Also, haben recht. wir hoffen, dass es keine Hindernisse auf dem Weg gibt, ja, und dass das alles gut klappt. Übermorgen halten wir die Daumen und Danke. alle anderen sehen wir am Donnerstag wieder.